1, 2, 1, 2. Ich sag nur yes, yes, you. Ich mach hier den Bounce und die Leute sind im Nu froh. Alle sind auf Fun und Frivol. Das ist hier so. 1, 2, 1, 2. Ich sag nur yes, yes, you. Ich mach hier den Bounce und die Leute sind im Nu froh. Alle sind auf Fun und Frivol, das ist hier so. Eins, zwei, eins, zwei. Ich sag nur yes, yes, you. Ich mache den Bounce und die Leute sind im Nu froh. Alle sind auf Fun und Frivol, das ist hier so. Herzlich willkommen in meiner Horrorshow. 1, 2, 1, 2. Komm klar, die Drogen sind nicht rar. Und alle Fragen, hast du den Beat von Project Memory da? 1, 2, 1, 2. Einen Schaden davon tragen. Das Projekt der Erinnerung bringt auf die richtige Stimmung noch Fragen. Der Dieb im Laden, der Gangster will überragen. Wie der Player die Gesellschaft zerfrisst, wie 1000 Magen. Leute, ich habe es geschafft. Yo, wie der Poser dazu lag auf. Wie du meine Worte raffst, sie alle beisammen hast. Es fällt von den Schultern die Last. 1, 2, 1, 2. Ich sag nur yes, yes, yo. Ich mach hier den Bounce und die Leute sind im Nu froh. Alle sind auf Fun und Frivol, das ist hier so. 1, 2, 1, 2. Ich sag nur yes, yes, you. Ich mach hier den Bounce und die Leute sind im Nu froh. Alle sind auf Fun und Frivol, das ist hier so. Eins, zwei, eins, zwei. Ich sag nur yes, yes, you. Ich mache den Bounce und die Leute sind im Nu froh. Alle sind auf Fun und Frivol, das ist hier so. Herzlich willkommen in meiner Horrorshow. 1, 2, 1, 2. Komm klar, die Drogen sind nicht rar. Und alle Fragen, hast du den Beat von Project Memory da? Die Gimmicks, echter Electroflow und die Lyrics. Echter Electroflow und die Lyrics. Die Gimmicks, echter Electroflow und die Lyrics.